Professionell, in einer richtig coolen Art und Weise. Kannst du die These auch einem größeren Publikum verkaufen? Ja, weiß ich noch nicht. Dann fang mal an, drüber nachzudenken. Morgen startet unsere Tour. Ja, kick mal an. Jürgen, echt, ey, dann nimmst du ja extra Urlaub, um mit uns auf Tour gehen zu können. Ja. Machst du, riskierst auf allen Bühnen ausgebuht zu werden? Glaube ich nicht. Kann ich dir da einen kleinen Tipp geben? Ja. Sei da vorsichtig. Genau, auch in unserem Interesse. Verspreche ich dir. Und sing auch bitte mal etwas präziser. Ah ja, nee, das muss ich, das verspreche ich nicht. Das New Yorker Publikum morgen wird aber kritisch sein. Ja, na logisch. Also, streng dich mal ein bisschen an. Ja. In den USA Erfolg zu haben, ist schon mal die halbe Miete für einen Musiker. Und außerdem weiß ich nicht. Aber kann ich mir schon voll, toll finden. Wenn ich dann auch so voll riesig dann so durch New York laufe zum Beispiel und alle rennen. Ja. Dann sieht man immer, wie wir so uns gegenseitig Sachen so, so Büchsen zuschmeißen. Ja, und dann aber immer noch einen Ü-Wagen hinterher. Und noch Tonmenschen dazu, so eine Richtantenne, dass man also Pausen. Und 24 Stunden würde das dann mein Urlaub übertragen werden. Ach, echt? Wird übertragen? Also da gibt's jetzt noch Verhandlungen mit dem hier mit Fritz. Also, kann ich dir da einen kleinen Tipp geben? Ja. Sei da vorsichtig. Ja, lass dich bloß nicht über den Tisch ziehen. Aha. Das ist schließlich dein Urlaub. Urlaub, ne? Urlaub, genau, Urlaub. Das würde ich mir nicht nehmen lassen. Also einerseits müssten sie mich natürlich 24 Stunden am Tag bezahlen. Mindestens, plus der Übertragungsrechte. Ja, genau. Und Spesen ja. Und Honorar. Oh Mann, ey. Da kommt man zusammen, wa? Na, Kohle. Nee, wa? Na klar, voll der Betrag. Du kannst da irgendeinen nehmen. Ah, ja. Nee, ach, wisst ihr jetzt? Das kann doch nicht wohlhabend machen. Boah, nee, oh, wenn ich Geld sehe, wird mir schon schlecht. Oh. Glaube ich dir nicht. Wobei, da ja, so sagen wir mal, Kleiner kann ich immer noch. Ja, wichtig ist die Musik. Und Geld muss stinken. Ja, und die Musik aber nicht. Spielst also bitte mal was etwas Gustiöseres, ja? Ja. Also bitte. Danke, das genügt. Naja, aber danke. Ach, das ist doch, das ist Avantgarde. Ich komm mir vor wie beim Casting hier. Ja. Nächste, bitte. Du kannst mich casten denn. Du bist voll independent. Natürlich. Na, ich bin aber, denkst du, ich mache hier so Mainstream-Kacke? Kann ich dir da einen kleinen Tipp geben? Ja. Sei da vorsichtig. Ja, das kann schnell unehrlich klingen. Ja, glaubst du mir. Da hört man sofort, dass das authentisch ist. Das sind super ehrliche Meinungen. Das Spiel macht. Das Number One Hit. Und ich bin ja nicht so ein Typ, der sich für jemanden hält, der andere oder sich selbst enthält. Ja. Sondern ich denke, dass ich eigentlich extrem zuverlässig bin. Ja, na, Hauptsache, du streckst dich morgen ein bisschen an. Verspreche ich dir. Super. Hey Canadians, have you a lot of fun here? In New York. Hey Canadians. Und mein Mann, ey, voll verrückte Kanadier. Ist ein geiler Sound, ne? Namen Sie rüber. Are you ready? It's voll PC. Voll im Song. Ja, und aber auch noch gut dazu. Get pissed. Ready? 1, 2, 3, 4. Voll vom Brieter. Voll vom Brieter. Voll PC. Voll PC. Voll vom Brieter. Voll vom Brieter. Voll PC. Voll PC. Voll vom Brieter. Voll vom Brieter. Voll. Bombenfabrik, Bombenfabrik. It's voll